Zunächst möchte ich ganz herzliche Grüße weitergeben von der Gemeinde in Ahrensburg an die Gemeinde in Schneverding. Aber ich habe da noch einen ganz speziellen Gruß im Gepäck von Hendrik Zimmermann an die Jugendvertreter der Gemeinde Schneverding. Sind die hier? Ah ja, ganz herzlichen Gruß von Hendrik Zimmermann. Ich bin gebeten worden, heute noch einmal bei Ihnen zu predigen. Und ich vermute, so von meinem Alter her und was so mit dem Alter einhergeht, dass dies dann meine letzte Predigt hier in Schneverding sein wird. Aber ich freue mich, dass ich noch einmal hier bei Ihnen sein kann. Das Thema für die heutige Predigt ist Kosten, Nutzen, Gewinn und Verlust. Kommt uns das bekannt vor? Von Zeit zu Zeit, mindestens aber einmal im Jahr, wird Inventur gemacht, wird Bilanz gezogen. Und das geschieht nicht nur in der Wirtschaft so oder in der Politik, insbesondere vor Wahlen oder wenn nach Wahlen ein Regierungswechsel ansteht, das ist ja alles nun jetzt bald bei uns, sondern auch im privaten Bereich und in der Gemeinde. Vorhaben, Pläne, gute Vorsätze kommen auf den Prüfstand und werden daraufhin abgeklopft, inwieweit ihre Umsetzung machbar erscheint oder sogar gelungen ist, in welchem Verhältnis Kosten und Nutzen zueinander stehen, kurz, ob der Aufwand und alles Bemühen sich denn gelohnt haben. In unserem Gemeindeleben kennen wir es ja auch, wenn etwa in den Mitgliederversammlungen am Anfang eines Jahres der Haushaltsplan bedacht und beschlossen wird und die Weichenstellungen für die Gemeindearbeit erfolgen. In Lukas 9, 25, dem Predigttext für heute, ist ebenfalls von einer Kosten-Nutzen-Rechnung die Rede. Wenn Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt. Ein erster Gedanke zu diesem Thema. Kosten, Nutzen, Gewinn und Verlust. Für sich alleine, ohne den Zusammenhang mit dem übrigen Text der Rede Jesu, hat dieses Wort sein Gewicht darin, dass es eine menschliche Grundhaltung aufgreift, sie in Frage stellt und zur Werteabwägung ruft. Wer möchte nicht gerne Gewinner sein? Auf der Verliererseite fühlt sich niemand wohl. Unsere ganze menschliche Kultur ist auf Gewinn ausgerichtet. Was bringt mir das? Ist eine für diese menschliche Grundhaltung ganz typische Frage. Ja, sogar alle Gesellschaftsspiele, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, haben ein Ziel: gewinnen. Und wie schwer ist es zu verlieren? Da gibt es schnell Tränen und Geschrei. Die Einsicht, dass es nicht nur Gewinner gibt, ist schmerzlich. Mit Anstand verlieren können, muss man immer wieder neu lernen. Dieser Drang zum Gewinn durchzieht und prägt alle Bereiche unseres menschlichen Lebens. Hier liegt wohl eine der stärksten Motivationen für unser Denken und Handeln. Was wird nicht alles getan? Was wird nicht alles eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen? Gewinnen. Im Augenblick laufen ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London. Und da wird deutlich, Sportler trainieren mit großem Eifer und mit ihrer ganzen Kraft, damit sie im Wettkampf den Sieg erringen, ganz oben auf dem Treppchen stehen. Dafür werden viele Entbehrungen in Kauf genommen. Dafür werden Verletzungen und Schmerzen erduldet. Ja, der ganze Lebensrhythmus wird darauf ausgerichtet. Und dann sind da manche, die betrügen sich selbst und andere mit Doping. Im Wirtschaftsleben geht es um Marktanteile und um Machterweiterung. Oft nach dem Prinzip, nur wer gut schmiert, der fährt auch gut. Gewinner ist, wer mit kleinstmöglichem Einsatz den größtmöglichen Erfolg verbucht. Allgemein das ökonomische Prinzip. Stillstand ist Rückschritt. Rückschritt ist Verlust. Und Verlust darf nicht sein. Gewinnoptimierung ist das Ziel, auch wenn dabei vielleicht viele Arbeitsplätze verloren gehen, viele Verlierer auf der Strecke bleiben. Das Gewinnstreben bestimmt auch hier weitgehend den Lebensrhythmus. Und im politischen Bereich? Auch hier will jeder Gewinner sein. Und dazu ist fast jedes Mittel recht. Und mit großer Beredsamkeit bis hin zur Demagogie wird um Wählerstimmen und politische Macht gerungen. Wir sind ja jetzt im Wahlkampf für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl hier in diesem Land. Da heißt es, wach sein, Augen aufmachen. Nicht an der Wahl teilnehmen ist uns von Gott her nicht gestattet. Gott sagt seinem Volk, suchet der Stadt Bestes, damit ihr in Frieden leben könnt. Also abwägen und zur Wahl gehen und unser demokratisches System nutzen, dass die zum Regieren kommen, die auf Gott hören. Wie sieht denn aber auch unsere persönliche Gewinn- und Verlustrechnung aus? Steht nicht auch hier die Frage, was bringt mir das, ganz weit im Vordergrund? Gewinnen wollen wir doch alle, auch in all den kleinen Dingen unseres Lebens. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So wie Schiller das einmal ausdrückte, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Und dann kommt die Ernüchterung. Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten und das Unglück schreitet schnell. Jesu Wort in Lukas 9,25 sagt nichts gegen das Gewinnstreben an sich, aber es fordert uns auf, die Relation zu den Kosten, die Verhältnismäßigkeit zu bedenken und eine Werteabwägung vorzunehmen, wenn wir unsere Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig? Woran hänge ich mein Herz? Welchen Stellenwert haben bei mir Gewinn und Verlust? Und was sehe ich für mich als Gewinn in meinem Leben an? Und was als Verlust? Und wie setze ich das dann um in meinem Leben? Ein zweiter Gedanke. Kosten, Nutzen, Gewinn und Verlust vor dem Hintergrund der Ewigkeit. Betrachten wir das Wort aus Lukas 9, 25 jetzt im Zusammenhang mit dem übrigen Text der Rede Jesu. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört. Jetzt gewinnt es ein Gewicht, das nicht nur die menschliche Grundhaltung des Strebens nach Gewinn aufgreift, in Frage stellt und zur Werteabwägung aufruft. Der Blick wird geweitet für das Leben in dieser Zeit und in Ewigkeit. Hier geht es um die Frage der Nachfolge Jesu mit allen Konsequenzen. Es geht um nichts anderes als um das, was die Bibel Heiligung nennt. Diese Rede Jesu ist nicht nur an den engeren Jüngerkreis gerichtet, sondern an alle, also an die Menge der Zuhörer, die damals sich eingefunden hatten, aber auch eben an uns heute. Und darum stellt sie auch alle in die Entscheidung hinein, ihm nachzufolgen oder eben auch nicht. Jesus nennt ganz klar den Preis, den es kostet, wenn man ihm nachfolgen will. Mancher möchte ja gerne mit Jesus gehen, so wie die Begegnung mit dem reichen jungen Mann in Matthäus 19 zeigt, aber die Kosten erscheinen ihm denn doch zu hoch. Auch hier steht die Frage, was bringt mir das im Hintergrund? Es geht darum, Abschied zu nehmen von meinem Egoismus. Es geht darum, Abschied zu nehmen von meinem Eigenwillen. Und es geht darum, Abschied zu nehmen von meinen persönlichen Neigungen und Wünschen, also von dem, was mir Spaß macht, also vom Lustprinzip in meinen Entscheidungen. Es geht darum, täglich sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus auf dessen Weg zu folgen, im Vertrauen darauf, dass Jesus den rechten Weg führt. Auch wenn ich vielleicht manchmal von diesem rechten Weg meine, nichts sehen zu können. Und es geht darum, mein irdisches und darum ja vergängliches Leben, um Jesu Willen zu verlieren. Wenn wir es ernst meinen mit unserer Entscheidung für die Nachfolge Jesu, dann merken wir schon bald, wie sehr wir in unserem Egoismus gefangen sind, wie stark wir unseren Eigenwillen durchsetzen wollen und wie selbstverständlich wir unseren persönlichen Wünschen und Neigungen nachgeben. Da sind wir, vielleicht ohne dass es uns bewusst ist, echt gebundene Leute. Und aus diesen Gebundenheiten können wir uns nicht selbst befreien. Sie sind ja wesensbedingt. Allein Jesus ist der Löser. Jesus ist der Erlöser. Aber wir müssen ihm freie Hand dazu lassen. Wir müssen ihm freie Hand dazu lassen, durch seinen Heiligen Geist an uns und in uns zu wirken. Heiligung ist kein Hauruck-Verfahren. Heiligung geschieht nicht plötzlich und auch nicht ein für allemal. Heiligung können wir weder selbst machen, noch wird sie uns übergestülpt. Heiligung ist ein Weg, auf dem wir täglich, also mit immer wiederkehrender Beharrlichkeit und in vielen kleinen Schritten dem Herrn nachfolgen. Und dabei ist dann tröstlich, dass wir den Weg nicht selber suchen oder ihn gar bahnen müssen. Dem Nachfolger geht ja Jesus voran. Er weiß den Weg und er bricht die Bahn. Heiligung geschieht allmählich. Wenn wir Tag für Tag dem Herrn nachfolgen und dabei unser Kreuz auf uns nehmen, also jeder das ihm Bestimmte, dann ist dies genau das Maß an Last, das Gott einem jeden ganz individuell zumisst. Aber es ist eben doch Last. Und dann kommt wieder diese Frage auf, was bringt mir das? Heiligung heißt so viel wie sich in den Dienst Gottes stellen. Gott ist heilig. Und wir beten, geheiligt werde dein Name. Wer Gott dient, ist geheiligt. Indem Gott sich zu uns Menschen herabneigt und uns seiner heiligen Gegenwart und seiner Gemeinschaft würdigt, so wie jetzt in diesem Gottesdienst, genau so will er uns auch an seinen heiligen Wesen teilhaben lassen. In 3. Mose 19 spricht Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dies ist das Motto der ganzen biblischen Heilsgeschichte. Jesus Christus hat sich durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Gehorsam bis zum Tode am Kreuz selbst für uns geheiligt. Und Johannes sagt, nun können auch wir in der Wahrheit geheiligt werden. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, so ist Christus uns von Gott gemacht worden zur Heiligung. Heiligung hat im Neuen Testament zwei Aspekte, so wie die Vorderseite und die Rückseite derselben Münze, die untrennbar zusammengehören. Das eine, die Heiligung, unsere Heiligung, ist ganz und gar Gottes Werk. Sie ist Gabe Gottes an jeden, der sich durch den rechtfertigenden Glauben für das Evangelium öffnet. Gott wirkt in dem von ihm Gerechtfertigten nicht nur die Vergebung der Sünden um Christi willen, sondern eignet ihm auch Christi Heiligkeit zu. So bezeugt es Paulus im 1. Korintherbrief und auch im Epheserbrief, ihr seid reingewaschen und Gott hat euch zu seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus dem Herrn übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen habt. Dadurch wird der Glaubende von innen her erneuert, wiedergeboren durch den Geist der Heiligung. Gottes Werk ist es. Und die andere Seite? Die Kehrseite ist, dass die Heiligung den ganzen Einsatz des Glaubenden meint. Wer in der Rechtfertigung durch Gott die überwältigende Gnade, die Errettung von der ewigen Verdammnis erfahren hat, der gehört Gott. an den hat die Welt keinen Anspruch mehr. So sind wir Gott verpflichtet. Das heißt, heilig dem Herrn. Und Paulus sagt an vielen Stellen in seinen Briefen, das sollen wir nie vergessen, sondern dem Heiligen Geist Raum geben in unserem ganzen Leben. Und auch der Autor, der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt in Hebräer 12, 14, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. So ist es nun nicht unser in Tüdeln anständiger Lebenswandel, der uns rettet und auf den wir vielleicht sogar stolz sind, so wie einst die Pharisäer. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, sein irdisches Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Sein Leben retten meint doch, das Leben so wie es ist, also unser irdisches Leben festhalten. Vielleicht hier oder da etwas verbessern, etwas weiter oder höher entwickeln, also gewinnen. Aber genau dann verlieren wir es. Wir können das, was seinem Wesen nach endlich und vergänglich ist, nicht zu etwas Bleibendem machen. Der Weg der Heiligung in der Nachfolge heißt, wenn wir diesen Weg zu Ende gehen, sein altes Leben verlieren. Wo dies um Jesu Willen geschieht, wird unser Leben durch den Tod hindurch in das ewige Leben des auferstandenen Christus verwandelt. Also zu etwas Bleibendem gerettet. Um Jesu Willen, das heißt nach Gottes Willen leben. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, Kapitel 7, am Tage des Gerichtes werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir Weissagungen Gottes verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Fort mit euch. Heiligung, ohne die niemand Gott sehen kann, bedeutet also nach Gottes Willen leben. Und das mit allen Konsequenzen. Es kann sein, dass ich darum meine bisherigen Entscheidungen überdenken muss oder auch überdenke. Vertraue ich wirklich auf Gottes Zusage nach Jesu Worten in Matthäus 6? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Auf diesen Sachverhalt weist Jesus mit dem Wort in Lukas 9, 25. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Ich fasse zusammen. Der Drang zum Gewinn prägt alle Bereiche unseres menschlichen Lebens und ist wohl eine der stärksten Motivationen für unser Denken und Handeln. Was bringt mir das? Ist eine für diese menschliche Grundhaltung typische Frage. Zweitens, Jesus sagt nichts gegen das Gewinnstreben an sich, aber er fordert uns auf, die Relation zu den Kosten, die Verhältnismäßigkeit zu bedenken und eine Werteabwägung vorzunehmen, wenn wir unsere Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig? Woran hänge ich mein Herz? Welchen Stellenwert haben Gewinn und Verlust für mich? Was sehe ich für mich als Gewinn in meinem Leben an und was als Verlust? Und wie setze ich das in meinem Leben um? Und das Dritte, Jesus weitet unseren Blick für das Leben in dieser Zeit und darüber hinaus in Ewigkeit. Hier geht es um das, was die Bibel Heiligung nennt. Und das Vierte, Heiligung, das heißt so viel wie sich in den Dienst Gottes stellen. Und das Fünfte, Heiligung hat zwei Aspekte, die wie Vorderseite und Rückseite derselben Münze untrennbar zusammengehören. Das eine, unsere Heiligung ist ganz und gar Gottes Werk. Und das andere, die Heiligung meint den ganzen Einsatz des Glaubenden, nämlich nach Gottes Willen leben und auf Jesus Christus sehen. Er hat alles geopfert und hat alles gewonnen. So werden wir Gott erfahren. Als Quelle des Lebens, durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, durch seine Führung, im Gebet und auch in unseren Grenzen und Krisen. Und wir werden ihn erfahren in Lob und Anbetung und in dankbarer Gemeinschaft in Ewigkeit bei und mit ihm. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Vater im Himmel, du ewiger und heiliger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an und danken dir, dass du uns durch dein Wort und durch deinen Geist Wegweisung gibst für jeden Tag, dass wir in einer so engen Beziehung zu dir leben dürfen, dass du unser Beten hörst und erhörst und handelst zu deiner Zeit, so wie es für uns gut ist. Und darum bitten wir dich, hilf du uns, auf diesem Weg der Heiligung Schritt für Schritt zu gehen, dein Wirken anzunehmen und deinen Willen zu tun. Schenke dazu Gnade und Gelingen und immer wieder die Freude, die wir auch, wenn wir Leid tragen, im Innersten spüren, weil du da bist, uns an die Hand nimmst und zum Ziel bringst. Amen.